Die Sonne flutet durch die Bäume am Rande der stillen Middle Street in Rustenburg. Einfamilienhäuser stehen stumm hinter niedrigen Mauern. Mein Ziel ist das Haus Nummer 10a. Dort wurde 2009 ein Whistleblower ermordet. Der Fall von Mos Pakua hatte hohe Wellen in Südafrika geschlagen. Korruption in Südafrika. Lange hatte ich, wie andere politische Beobachter, gehofft, dass eine so achtbare Organisation wie der African National Congress, der ANC, nicht, wie so viele Befreiungsbewegungen überall auf der Welt, mit der Machtübernahme auch den Machtmissbrauch und die Plünderung der Staatskassen zulassen würde. Immerhin hatten Hunderttausende Mitglieder des ANC über 100 Jahre lang unter großen Opfern für die Befreiung von der Apartheid gekämpft. For our people. Damit die schwarze Mehrheit endlich in Würde leben könnte. Jetzt sind wir dran. Kapitalismus und Korruption in Südafrika. Ein Feature von Birgit Morgenrath. Vor dem Haus Nummer 10a steht ein Auto. Alfred Motsi wartet darin auf mich. Er ist ein langjähriger Freund der Familie Pakua. Wir klingeln und eine scheue junge Frau öffnet. Wortkarg. Die Zimmer sind merkwürdig leer. An der Wand hängt eine Fotokollage, Zeugnisse aus dem Leben des verehrten Vaters. Nur widerwillig geht Chepiso Pakua mit uns nach draußen in den Hof. Mühsam spricht sie gegen den Baulärm in der Nachbarschaft an. The same my aunt called us and told us the news. Meine Tante hat uns angerufen und die Neuigkeit erzählt. Ich war mit meiner Mutter unterwegs. It was all over the radio. Es kam überall. On television. Im Radio, im Fernsehen. I couldn't believe it. Ich konnte es nicht glauben. When we came rushing here, it was packed. People dann sind wir hierher gerast und der Hof war überfüllt. Überall Menschen. Busse, Autos, Cops, Verkehrspolizisten, Police. Andere Polizisten. Total voll hier. Alle waren zu diesem Haus hier gekommen. Genossen und andere. Nachbarn, Kollegen. It was a shock. Die hübsche Frau kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Zu schmerzlich ist die Erinnerung an jenen Abend im März 2009, als ihr Vater Moss vor seiner Haustür im Auto sitzend mit zwei Schüssen kaltblütig ermordet wurde. Mein Vater war ein bescheidener Mann, demütig. Er liebte die Politik. Er war ein guter Vater. Ein Christ. Der Tochter versagt die Stimme. Alfred Motsi ergreift das Wort. Damals wussten wir schon, dass sie hinter uns her waren. Sie hatten schon mehrfach versucht, uns in unseren Autos zu erwischen. Uns war bewusst, dass einer von uns beiden umgebracht werden könnte. Bra Moss, Bruder Mos Pakua, stadtbekannter Gewerkschafter und Stadtrat von Rustenburg, wurde ermordet, nachdem er zusammen mit Alfred Motsi monatelang versucht hatte, Korruption in der Stadtverwaltung und in der südafrikanischen Provinz Northwest anzuprangern. Mos Pakua war ein typischer Aktivist. In der Apartheidzeit Fabrikarbeiter und Agitator für den ANC im Untergrund. Anfang der 90er Jahre, als das Apartheidsystem ins Wanken geriet, Betriebsrat. 2002 Ratsmitglied im Stadtrat von Rustenburg und Mitarbeiter im Bürgermeisteramt. Zwei Tage vor seinem Tod hatte Mos Pakua seinen direkten Vorgesetzten, Bürgermeister Matthew Walmerans, in einer Sondersitzung der Korruption bezichtigt. Alle Stadträte und der zuständige Minister aus der Hauptstadt waren dabei. Dienstwagen waren verschwunden und einige Diebstähle waren Walmerans Clique zuzuordnen. Angestellte hatten sich die Wagen einfach genommen und nie zurückgebracht. Man hatte Leute bei der Gemeinde eingestellt, die dafür nicht vorgesehen waren. Die Runde war überrascht, dass Moss von dem überteuerten Verkauf einer großen städtischen Lodge an einen befreundeten Geschäftsmann von Bürgermeister Walmerans wusste. Nach diesen Enthüllungen durch die beiden Whistleblower musste der Bürgermeister um sein politisches Überleben bangen. Moss gab dem Minister das Dossier. Und dann sagte er, ich weiß, das könnte mein letzter Tag sein. Ihr könnt mich alle hassen, aber bitte tut mir nichts. Dieses Dokument könnte mich am Ende töten. Das waren seine letzten Worte. Und tatsächlich, einen Tag später wurde er erschossen. Alfred Mozzi und zwei seiner Freunde tauchten sofort unter. In der Provinz Northwest herrschen seit Jahren Chaos und Gewalt. Das Epizentrum ist die Stadt Rustenburg, Knotenpunkt des Platingürtels, wo nach wie vor tausende schwarze Wanderarbeiter in den weltgrößten Platinbergwerken für Niedriglöhne arbeiten. In Northwest und zwei weiteren Provinzen wurden in den vergangenen 5 Jahren über 40 Politiker getötet. Brutale Auswirkung eines erbitterten Kampfes um staatliche Ressourcen. Wie so häufig und keineswegs nur in Afrika, greifen Beamte und Bauunternehmen in die Töpfe für öffentliche Bauten. Laut Rechnungshof ist der Missbrauch öffentlicher Gelder in Südafrika inzwischen die Norm. Die Profiteure der Vetternwirtschaft werden Tenderpreneure genannt, eine Wortschöpfung aus Tender, Ausschreibung, und Entrepreneur, Unternehmer. Tenderpreneure bestechen hochrangige Politiker und Beamte und erhalten lukrative Staatsaufträge. Sie erzielen hohe Gewinne und die Empfänger stattliche Nebeneinnahmen. Geld, das für die dringend benötigten Sozialausgaben dann fehlt. Ich verabrede mich mit Jeremy Cronin, heute stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten. Der 64-Jährige ist ein alter Befreiungskämpfer und war Mitglied aller Regierungen seit der demokratischen Wende 1994. Ich kenne ihn und seine Geschichte, weiß, dass er als verurteilter Terrorist im Gefängnis saß, als seine erste Frau starb, dass er nicht aufgab und seinen Prinzipien treu geblieben war. Am Rande eines Meetings der Kommunistischen Partei, deren Mitglied er ist, findet er ein wenig Zeit. Cronin, ein in Südafrika bekannter Dichter, ist der schmale, drahtige Typ, stets freundlich und zuvorkommend. Lächelnd erzählt er mir zunächst, dass er und sein vorgesetzter Minister überrascht waren, als Präsident Jacob Zuma sie in dem chronisch korrupten Ministerium einsetzte, das jedes Stück Staatseigentum verwaltet. Gebäude, Brücken, Land. Unzählige öffentliche Bauten aller Art wurden hier ausgeschrieben. Warum in aller Welt wir? Weil ihr Kommunisten und vermutlich ehrlicher seid als andere. Wir sollen hier aufräumen und ein Zeichen setzen. Der Minister und sein Stellvertreter, erzählt er, fanden 3 dicke Stapel mit Nachfragen vor. Einen von der Sondereinheit gegen Korruption, einen vom Public Protector, dem Bürgerbeauftragten für Korruption im Staat, und einen vom Rechnungshof. Die Vorwürfe lauteten: völlig überteuerte Bauten, Renovierung von Ministerhäusern auf Staatskosten, Betrug und Misswirtschaft in der Beschaffungsabteilung. Im Ministerium selbst herrschte das große Schweigen. Niemand war bereit auszupacken, sagt Cronin. Die Angst ging um vor Verrat und Entdeckung. Wir mussten also erst einmal viele Beamte vom Dienst suspendieren und Disziplinarverfahren eröffnen. Gegen viele lagen schon Anklagen vor, auch gegen Leute auf höchster Ebene. Der Minister musste ein komplett neues Leitungsteam einstellen. Leute, denen wir hoffentlich vertrauen können. Bisher wurden 40 Fälle untersucht und 8 Anzeigen erstattet. Aber die Justizmühlen mahlen langsam. Cronin sucht gesellschaftliche Gründe für die grassierende Korruption im ANC und findet einen wichtigen in der immer noch tiefen Kluft zwischen Arm und Reich in Südafrika. In a situation of extreme inequality, political opportunities. Heute, bei dieser extremen Ungleichheit, gehören offene Stellen und Jobs in der Politik zu den wenigen Nischen in der Gesellschaft, um Armut und den großen Problemen der Arbeitslosigkeit zu entkommen. Bei einer Arbeitslosenquote von rund 45%, erklärt er mir, sei auch ein gering entlohnter Posten im vom ANC beherrschten Staatsapparat oder in der Partei selbst gleichbedeutend mit einem sicheren Lebensunterhalt für eine Großfamilie. Und umgekehrt. Wer seine Position im ANC verliert, kann den ganzen weiten Weg zurück in bittere Armut fallen. Das hat eine vergiftete Atmosphäre geschaffen, nicht nur in der Regierung, sondern auch im ANC selbst. Jeremy Cronins Kollege, der Autor Hein Marais, hat herausgefunden, dass viele hochrangige ANC-Politiker gleich zu Anfang ihrer Tätigkeit in den 90er Jahren gezielt von außen beeinflusst wurden. Südafrikanische und internationale Global Player aus der Rüstungsindustrie, aus Banken und Handel mussten nach dem Ende der weißen Herrschaft erst einmal neue Geschäftsbeziehungen knüpfen. Viele bekannte ANC-Anführer, vor allem auch Mandela, fanden sich schnell von einflussreichen Geschäftsleuten umringt. Einige sicher mit freundlichen Absichten, aber viele mit eigennützigen Interessen. Sie wollten in die zukünftige Regierung investieren und sich Positionen in der ersten Reihe verschaffen. Nun also propagierten die großen Kapitalgesellschaften, die jahrzehntelang von der extrem billigen Arbeit der schwarzen Knechte profitiert hatten, in Büchern, Videos und Zeitungsbeilagen ihr Szenario für eine Wirtschaftsverfassung, wie Hein Marais beschreibt. In melodramatischer Sprache, überladen mit populistischer Flapsigkeit und cartoon-ähnlichen Metaphern. Hinzu kam eine bunte Mischung von Seminaren, Konferenzen, Workshops, internationalen Fact-Finding-Trips und prominenten ausländischen Experten, allesamt bezahlt von der Wirtschaft und ausländischen Entwicklungsagenturen. Führende ANC-Politiker wurden mit privaten, sogenannten Orientierungssitzungen und Plauderrunden in exklusiven Wildreservaten überhäuft. Das alles passte bestens ins Zeitalter des neoliberalen Credos nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, meint Jeremy Cronin. Let's remember that in the mid-1990s the social democratic welfare state had been rolled back with Thatcherism, Reaganomics and so forth. Mitte der 90er Jahre hatten Thatcherismus und Reaganomics den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat abgeschafft. Uns fehlten Gesellschaftsmodelle als Vorbild. Man reagierte sehr schnell abweisend, ja, zynisch gegenüber progressiven Alternativen und war sehr offen für die Flut der Berater, unter anderem von Goldman Sachs, die uns Privatisierung empfahlen. Man sagte uns, der einzig richtige Weg sei ein im Wesentlichen schlanker, knausriger, zurechtgestutzter Staat und dass wir bloß keinen exzessiven Sozialstaat anvisieren sollen. Die Strategie dieser Berater und ihrer Bosse ist aufgegangen. Die Besitzverhältnisse wurden gar nicht erst angetastet, obwohl sie eine der Grundlagen für die Herrschaft des weißen Apartheid-Regimes bildeten. Schon 2 Jahre nach der Wahl verwarf die Regierung Mandela ein gemäßigtes wirtschaftliches Umverteilungsprogramm und schlug einen wirtschaftsliberalen Kurs ein. Außerdem legte sie ein Programm auf, das die Wirtschaft entrassifizieren und die schwarze Mehrheit am nationalen Kapital beteiligen sollte. Hauptsächlich, indem man ihnen ein paar Aktien der Unternehmen übertrug und etwas Platz für schwarze Gesichter in den Vorständen schaffte. Die Firmen zahlten also einen geringen Preis, aber das war aus ihrer Sicht sehr viel besser als eine radikale Transformation, etwa der Bergbauunternehmen oder des Bankensektors. Die Schaffung dieser Klasse als Puffer gegen eine schrittweise Umgestaltung war gleichzeitig mit erheblicher Korruption verbunden. So sind die Black Diamonds entstanden, die schwarzen Diamanten, wie der Volksmund sie ironisch nennt. Etwa 10% der schwarzen Bevölkerung werden zu dieser Gruppe der Neureichen gezählt. Jeremy Cronin schrieb in einem Aufsatz: Letzten Endes hat das Kapital keine Hautfarbe, keine Rasse. Nicht die Wirtschaft wurde entrassifiziert, sondern die Kapitalistenklasse. Die oft superreichen Fat Cats, die fetten Katzen, protzen mit ihrer funkelnden Bling-Kultur. Söhne, Töchter, Neffen und Nichten bekannter ANC-Granden zum Beispiel leisten sich Luxuskarossen, Villen, Haute Couture und kostspielige Reisen. Sie gründen unseriöse Firmen, beuten Untergebene aus, machen Pleite und entziehen sich anschließend der Verantwortung. Von Dennis Goldberg erhoffe ich mir Antworten auf die Frage, warum viele Comrades, so nennen sich die ANC-Genossen untereinander, ihre moralischen Werte anscheinend vergessen haben. Dennis Goldberg, der gerade seinen 80. Geburtstag feiert, hat als einer der wenigen weißen Südafrikaner mit 22 Jahren Gefängnis und 15 Jahren Exil für den Befreiungskampf bezahlt. Heute ringt er mit dem Zwiespalt zwischen unbedingter Loyalität zum ANC und seiner neuen Rolle als Mahner. Ich kenne Dennis Goldberg seit langem. Wir haben oft über die Entwicklung im Land diskutiert. Jetzt erzählt er mir bedrückt, dass die Bewegung schon viel früher gegen korrupte Tendenzen hätte vorgehen müssen. Ende der 80er Jahre, als sich die Befreiung anbahnte und er noch im Londoner Exil lebte, baten ihn, den erfolgreichen Spendensammler, manche Genossen: Dennis, help me set up a bank account in London. Help me do business. Dennis, hilf mir, ein Bankkonto zu eröffnen und Geschäfte zu machen. Ich habe die Leute abgewiesen. Aber die ganze Atmosphäre war durchdrungen von Sorgen um die persönliche Zukunft. And how do we live the changes in Eastern Europe, the changes in South Africa? What are we going to do? How do we survive? Die großen Veränderungen in Osteuropa, in Südafrika. Was werden wir machen? Wie werden wir überleben? Comrades nahmen Geld aus der ANC-Kasse. Ich wollte das in der Organisation diskutieren, aber ich wurde zurechtgewiesen. Das war wirklich schlimm. Der Mist im Stall wurde höher und höher, als die Leute sich auf zu Hause vorbereiteten. Sie wollten eigene Häuser in den weißen Vororten bauen. Das war ihre Haltung. As people were preparing to go home, ready to build their own houses in the white suburbs. That was the attitude. Dennis Goldberg wandte sich an Joe Slovo, damals einer der vertrauenswürdigsten Anführer im ANC, ein Kommunist. Er berichtete ihm, dass Geld verschwinde und forderte die Einsetzung einer Untersuchungskommission, bevor die Comrades nach Südafrika zurückkehren würden. Wer soll das machen? Ich sagte, die ANC-Geschäftsführung. Er fragte, und was ist, wenn die Korruptesten sind? Ich antwortete, dann eben das Zentralkomitee der Partei. Weil diese Partei diesen wunderbaren Ruf revolutionärer Reinheit hat. Er sagte, Dennis, was ist, wenn die Korruptesten sind? Was ist wichtiger, die Befreiung oder Korruption? Und ich sagte, Comrade Joe, what are you saying here? Ich fragte, was sagst du da? Goldbergs Protest ging unter. Die Befreiung war wichtiger. Korruption ist allerdings nicht nur ein südafrikanisches Problem. And they have co-opted people and bought them. So many of them. Die Weißen hatten Leute kooptiert und gekauft. Viele. Warum? Das ist weltweit so. So arbeitet ein kapitalistisches System. Mit Bestechung, Korruption, Extraprofit hier und dort. Ich rede jetzt darüber, wie normale Geschäfte überall laufen. Wie ein Beamter aus dem deutschen Ministerium für internationale Zusammenarbeit mit seiner Frau erster Klasse flog und in 5-Sterne-Hotels nächtigte. Okay, der wurde erwischt und entlassen. Aber anderen zahlten sie 60 Millionen Euro für ihre Dienste. Das war ja ihr Job. Anders als in westlichen Volkswirtschaften waren im Apartheidstaat wichtige Wirtschaftszweige wie Rüstung, Energie und Chemie in staatlicher Hand, das heißt in Händen der herrschenden weißen Elite. Sie verteilte Palmöl, Schmiergeld, um die internationalen Sanktionen zu umgehen und Öl, Dollars und Waffen zu beschaffen. Die politischen und wirtschaftlichen Nutznießer in den Demokratien des Westens haben diese systemische Korruption toleriert. In Deutschland etwa Konzerne wie Rheinmetall, Siemens, Daimler, VW, Deutsche Bank und Commerzbank. Bis heute, sagt Goldberg, habe sich in Südafrika nicht viel geändert. Der ANC-Veteran ist enttäuscht, dass die ANC-geführten Regierungen bisher eine radikale Transformation der Wirtschaft vermieden haben. Wir kämpfen nicht gegen Korruption da, wo sie anfängt, nämlich bei der Aneignung von Reichtum. Wir haben es auf die Beamten oder einen gewählten Politiker abgesehen. Ja, die müssen wir auch kritisieren. Aber wenn es um Privatpersonen aus der Wirtschaft geht, oh nein, da schweigen wir lieber. Und das macht mich so wütend. Er ist nur Geschäftsmann, heißt es dann. Das Unternehmen ist schuld, nicht der Direktor. Also dieses Unternehmen bekommt nie wieder einen Regierungsauftrag. Dann bekommt die Firma eben einen neuen Namen und einen neuen Direktor und dann kann man wieder Geschäfte machen. Auch in den staatlichen Verwaltungen war Geld das Schmiermittel der weißen Minderheitenherrschaft. Beamte fuhren mit Koffern voller Geld in die schwarzen Reservate und bestachen dort ihre Handlanger. Diese verkommene Verwaltung hat der ANC nach der Befreiung erst einmal übernehmen müssen. And I blame the consequences of apartheid, having left us with a system of insufficient trained people. Apartheid hinterließ uns kaum ausgebildete Leute. Wir mussten die Kommunen ganz neu aufbauen, ohne Ingenieure, Stadtplaner und Architekten. And to get money for what they work, they have to have a business plan. Die neuen Verwalter sollten Pläne vorlegen. Dazu waren sie nicht in der Lage. Und dann haben sie die alten Vertragspartner beschäftigt. Die stellten enorme Rechnungen und lieferten undurchführbare Projekte. Das waren reine Wunschlisten, aber keine Pläne. So etwas geschieht bis heute überall im Land. Ernsthaft. Die endemische Korruption gewann die Oberhand, vor allem auf lokaler Ebene. When you become the executive mayor of a town, you get a credit card. Bürgermeister bekommt zum Beispiel eine Kreditkarte für die Bewirtung offizieller Besucher. Das ist dann zum Beispiel ein Freund aus einer benachbarten Provinz. Und jedes Wochenende gibt es ein Grillfest für die ganze Familie. You have a barbecue for 30 people of your extended family. What happens in big business in Britain, America, Germany? Wie geht das in Deutschland? Hans, lass uns essen gehen und über den Vertrag reden. Es gibt viele Wege, die Sahne abzuschöpfen. Mit Honig. Es braucht Jahre, einen ordentlichen Staatsdienst aufzubauen. Wir müssen noch sehr schwierige Hürden überwinden. Auch die Aufstiegswilligen untereinander scheinen sich immer öfter erbittert zu bekämpfen. In Rustenburg haben die Rivalitäten schon 2007 begonnen, erzählt mir Alfred Mozzi, der Freund des ermordeten Stadtrates Mos Pakua. Im Vorfeld des ANC-Parteitages trat zum ersten Mal der Machtkampf zwischen zwei ehemals eng befreundeten ANC-Heroes offen zutage. Zwischen dem amtierenden Vorsitzenden Thabo Mbeki, dem intellektuellen, herrisch regierenden und neoliberal denkenden Präsidenten, und seinem Stellvertreter, Jacob Zuma, dem eher linksorientierten Mann für die Straße, der populäre Reden halten, singen und tanzen kann. Die Gewerkschafter in Rustenburg hatten Plakate für den Volkstribun geklebt. Wir wollten, dass Zuma Vorsitzender des ANC wird. Wulmarans Gruppe wollte Thabo Mbeki behalten. Wir aber erzählten im Radio und in den Medien der Stadt, hier in Northwest sind auch Leute, die Zuma wollen. Und wenig später haben wir dann diese Korruption entdeckt. Auf dem Parteitag in Polokwane im Dezember 2007 verlor Mbeki in einer Kampfabstimmung völlig überraschend den Parteivorsitz an Zuma und damit auch die Möglichkeit, als Staatspräsident für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Viele sahen das als Zeichen innerparteilicher Demokratie. Ein halbes Jahr später. Zuma, der schon seit einiger Zeit ins Visier der Korruptionsermittler geraten war, wurde wegen Geldwäsche, Betrugs, Korruption und Steuerhinterziehung in 16 Fällen angeklagt. Es begann eine Serie bis heute unaufgeklärter Einmischungen der Politik in die Arbeit der Ermittlungs- und Anklagebehörden und ein Verwirrspiel zwischen Polizei, ermittelnden Spezialeinheiten und Staatsanwaltschaft. Derweil suchten Mos Pakua und Alfred Mozzi in Rustenburg Verbündete im Kampf gegen die korrupte Kommune. Sie stellten Bürgermeister Wolmarans wiederholt persönlich zur Rede. Sie informierten die Parteigremien aller Ebenen. Keine Reaktion. Im Dezember 2008 entließ der Angeschuldigte seine beiden Mitarbeiter. Mozzi und Pakua verloren ihre Stellen im Stadtrat. Weihnachten 2008 wendeten sie sich an den ANC-Vorsitzenden selbst, an Jacob Zuma. Und er sagt, okay, kommt in mein Haus nach Nkandla. Dort haben wir ihn dann besucht und ihm alles erklärt. Wenn er etwas unverständlich fand, sagte er, geht zurück und grabt weiter. Und genau das haben wir getan. Aber niemand aus der Partei in Northwest unterstützte sie. Schlimmer noch, sie wurden abgewiesen und als Troublemaker beschimpft. Im März 2009 wurde dann Mospakua erschossen. ANC-Präsident Jacob Zumas Kalkül war aufgegangen. Offiziell für die Korruptionsbekämpfung eintreten und gleichzeitig alles tun, was im Interesse des Machterhaltes ist. Northwest war inzwischen Zuma-Land. Nach anderthalb Jahren Verzögerungen wurde in letzter Minute die Korruptionsklage gegen Zuma zurückgezogen. Die Begründung dafür ist heute Gegenstand eines erneuten Verfahrens. Der ANC gewann im April 2009 zum vierten Mal die Parlamentswahlen und Jacob Zuma wurde Staatspräsident. Die Mordermittlungen im Fall Pakua waren von bizarren Pannen geprägt. Zwei nationale Spezialteams waren nötig, um den Mord aufzuklären. 3,5 Jahre später kam es doch noch zum Prozess. Accused number one. You are sentenced to life imprisonment. Angeklagter Nummer 1, Sie werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Angeklagter Nummer 2, Sie werden zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der Richter Ronald Hendricks sprach am 16. Juli 2012 das Urteil. Der Bürgermeister habe seinen Bodyguard mit dem Mord beauftragt, dafür 20 Jahre. Und dieser habe den Auftrag ausgeführt, dafür lebenslänglich. Die beiden wanderten ins Gefängnis. Die Korruption aber blieb weiter unaufgeklärt. Alfred Mozzi vermutet, hinter der auffälligen Untätigkeit des ANC in Northwest stecke ein einziger Mann. Der ANC kennt diese Person ganz genau. Er ist so gierig. Er will einfach alles haben. Der Kerl ist Millionär. Überall in der Provinz hat er seine Leute beschäftigt. In den Kommunen und im Landesparlament. Dieser Mann hat leider den ANC zerstört. Er ist unantastbar hier in Northwest. Ich werde Ihnen den Namen nicht nennen, sonst wird er mich verfolgen. Der kennt keine Gnade. Im Dezember vergangenen Jahres hat sich Jacob Zuma auf dem ANC-Parteitag erneut zum Vorsitzenden und damit zum Präsidentschaftskandidaten 2014 wählen lassen. Nach einem parteiinternen Wahlkampf mit harten Bandagen und offenkundigen Manipulationen, sagt Alfred Mozzi. Ich habe ja nie die Partei gewechselt, aber hier und da werde ich übergangen. So wurde mein Name einfach von der ANC-Delegiertenliste für die Konferenz gestrichen und danach wieder draufgesetzt. Fast 40% der Delegierten waren nicht rechtmäßig dort. Die echten, gewählten Delegierten wurden zurückgelassen. Man sagte schlicht, wir wollen, dass diese Führung gewählt wird. Und da kann man nichts machen. We have come together to celebrate the most important day on the calendar. Wir sind zusammengekommen, um den wichtigsten Tag im Kalender unserer jungen Nation zu feiern. An diesem Tag schauen wir zurück mit Stolz, weil der Kampf für die nationale Befreiung sein wichtigstes Ziel erreicht hatte. Nationalfeiertag. Heute sind nur ein paar Tausend zum Fest in die Hauptstadt Pretoria gekommen. Unten auf der Wiese am Fuße des Regierungshügels, auf dem im Halbkreis die monumentalen Union Buildings aus der Kolonialzeit thronen, haben sie sich versammelt. Unter weißen Zeltdächern sitzen betagte Frauen im ANC-T-Shirt auf Plastikstühlen und lassen sich ein gespendetes ANC-Mittagessen schmecken. Es werden Reden gehalten. Auch der Staatspräsident spricht. Natürlich zieht Jacob Zuma eine Erfolgsbilanz, sogar bei der Bekämpfung der Korruption. compatriots, we cannot allow corruption to steal the fruits of our freedom. Wir können der Korruption nicht erlauben, die Früchte unserer Freiheit zu stehlen. Wir haben große Fortschritte im Kampf gegen die Korruption in verschiedenen staatlichen Behörden gemacht. Auch wenn der Präsident alles unternommen hatte, um sich selbst nicht vor Gericht wegen Korruption verantworten zu müssen, hatte er als eine seiner ersten Amtshandlungen vor 4 Jahren versprochen, energisch gegen die Korruption im Staat vorzugehen. Und das Ergebnis kann sich nach außen hin sehen lassen. Ende Dezember 2012 hatte das Taskteam polizeiliche Ermittlungen gegen 237 Personen eingeleitet. Und 21 Mitglieder aus dem Strafrechtssystem wurden verurteilt. Derzeit wird gegen 718 Personen wegen Korruption ermittelt. Vermögen im Wert von rund 77 Milliarden Euro wurden eingefroren. Überdies habe ich mit 34 Erlassen zwischen 2009 und 2013 die Special Investigating Unit beauftragt, in verschiedenen Regierungsabteilungen Nachforschungen anzustellen. In Cape Town bin ich mit Stefans Brümmer verabredet, in einem lichten Büro hoch über der schönen Stadt am Meer. Er ist der bekannteste Enthüllungsjournalist des Landes. Seit Jahren gräbt er zum Beispiel in dem bis heute nicht vollständig trockengelegten Sumpf von Korruption rund um den berüchtigten Waffendeal aus den 90er Jahren, wenige Jahre nach der Machtübernahme durch den ANC. Damals waren neue Leute in Regierungsämtern und ihnen wurde erklärt, so handelt man mit Waffen und da sind 10% für dich. So läuft das. Genauso wie es überall läuft, traurigerweise. Wir müssen dagegen kämpfen, aber ich bin nicht überrascht, dass es so ist. In dem internationalen Waffengeschäft im Umfang von fast 4 Milliarden Euro sollen Millionen Schmiergelder in den Taschen von ANC-Politikern gelandet sein. Auch deutsche Unternehmen zahlten. Thyssen-Rheinstahl-Technik, TRT, führte ein deutsch-französisches Konsortium, bei dem die südafrikanische Regierung 4 Korvetten für rund 350 Millionen Euro bestellte. Interestingly, the specific company involved in this case, Thyssen. Interessanterweise hat die Firma Thyssen in manchen Fällen äußerst pedantisch die genauen Bestechungsforderungen notiert und wie viel an wen geflossen ist. Denn TRT hatte für den Korvettendeal nützliche Aufwendungen in seine Bilanz eingestellt. Unter diesem Titel ließen sich bis 1999 Bestechungsgelder deutscher Firmen im Ausland von der Steuer absetzen. Interne Vermerke erwähnen inoffizielle Kontakte der deutschen Anbieter zu dem Südafrikaner Chippy Sheikh. Chippy Sheikh was the head of acquisitions of the South African Department of Defence. Chippy Sheikh war der Chef der Beschaffungsabteilung im südafrikanischen Verteidigungsministerium. Er verlangte für den Zuschlag 3 Millionen Dollar. Und in den Protokollen steht auch, wohin die Zahlung gehen sollte. Und das wurde dann schließlich auch bezahlt. Überdies taucht ein weiterer Sheikh in den deutschen Unterlagen auf, Shabir Sheikh, der Bruder von Chippy. Der Geschäftsmann war der Chef von Africa Defence Systems, des südafrikanischen Partnerunternehmens im Waffendeal. Ein ANC-Unterstützer und enger Freund von Jacob Zuma aus Tagen des Befreiungskampfes und nun sein Finanzberater. Die Geschäfte beider Brüder flogen auf. Chippy verlor seinen Posten in der Regierung. Shabir wurde im Juni 2005 vor Gericht schuldig gesprochen, unter anderem mit Thomson CSF, einem weiteren Mitglied des Korvettenkonsortiums, ein Bestechungsgeld von rund 77.000 Euro pro Jahr vereinbart zu haben. And this was for Zuma. Dieses Geld war für Zuma, der die Firma vor den bevorstehenden Korruptionsermittlungen beim Rüstungsdeal schützen und sie in Zukunft bei neuen Verträgen unterstützen sollte. Also eine Art Dauerbestechung für einen Schutzschirm. An umbrella, if you like. Zuma kam ungeschoren davon. Shabir Sheikh ging für 15 Jahre ins Gefängnis und kam bereits nach 4 Jahren im Mai 2009 aus gesundheitlichen Gründen wieder frei. Der Kontakt zwischen den beiden alten Freunden Zuma und Sheikh soll vollständig abgebrochen sein. Die Ermittlungen gegen hohe Manager von ThyssenKrupp wurden 2008 aus Mangel an Beweisen eingestellt. Präsident Jacob Zuma sieht sich persönlich immer neuen Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. Viele davon recherchiert und aufgedeckt von Amabungane, dem Mistkäfer, einer von Stefans Brümmer gegründeten Organisation zur Förderung des Nachwuchses in investigativem Journalismus. Vetternwirtschaft. Zumas weitläufige Familie soll 80 Unternehmen besitzen, die häufig mit Staatsaufträgen bedacht werden. The Kept Politician. Schließlich wurde den Journalisten von Amabungane der Bericht der internationalen Rechnungsprüfungsfirma KPMG zugespielt, die seinerzeit für die Staatsanwaltschaft Zumas Finanzen im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe genommen hatte. Der Artikel bescherte dem Mail and Guardian im November 2012 die höchste verkaufte Auflage aller Zeiten. Wann immer Jacob Zuma Geld benötigt hatte, hatte er sich große Summen geliehen oder schenken lassen. Allein von der Firma des verurteilten Ex-Freundes Sheikh werden 783 Zahlungen aufgeführt, die sich auf über 300.000 Euro summieren. Überdies hatten fragwürdige Geschäftsleute, Rechtsanwälte sowie Banken dem überschuldeten Politiker mit generösen Spenden und Darlehen ausgeholfen, mehrfach auch Genosse Nelson Mandela. Dennis Goldberg, der Comrade Jacob Zuma noch aus dem Exil in London kennt, hat eine Erklärung dafür. Zuma hatte nie ein eigenes Konto. Der ANC war Mutter und Vater und Banker und besorgte das Essen, wo immer er hinging. Und dazu gab es ein bisschen Taschengeld. Dann kommt Zuma nach Hause und war sofort mit Friedensverhandlungen in seiner Heimat KwaZulu-Natal beschäftigt. Dort herrschte fast ein Bürgerkrieg. Zuma hatte Geldprobleme. Die Genossen halfen ihm. Aber jetzt erwarteten sie eine Gegenleistung. Ehemals gegenseitige Hilfe wurde nun zum gegenseitigen Geschäft. Stefans Brümmer hat keinerlei Verständnis dafür. Of course, the absolutely shocking fact of public life in South Africa is that one. Absolut schockierend ist die Tatsache, dass nach so einem Bericht keinerlei offizielle Reaktion kommt, keine Konsequenz. Nur in wenigen Demokratien kann man so eine Menge Fakten veröffentlichen, wie ein amtierender Präsident von allen möglichen zwielichtigen Figuren gesponsert wurde, und das viele Jahre lang. Und diese Person kann tatsächlich als Politiker überleben. Over the course of many years, and that person can actually survive as a politician. Well, not only did he survive. Ein paar Wochen nach der Veröffentlichung wurde er erneut zum Präsidenten der Regierungspartei gewählt, mit einer größeren Mehrheit als zuvor. Increased majority. Mozzualedi-Straße, eine von den neu gebauten vierspurigen Achsen, die ins Township Soweto führen. Ich habe gehört, dass es hier Proteste gegeben haben soll. Auf den ersten Blick sieht alles ganz normal aus. Aber dann plötzlich sehe ich links von der großen Kreuzung eins dieser rot-weißen Kentucky Fried Chicken Restaurants fast abgebrannt. Wände geschwärzt, Fenster zerborsten, daneben Geschäfte und Tankstelle demoliert. Verkehrsampeln aus ihren Fundamenten gerissen. Junge Bewohner aus der informellen Siedlung Mozzualedi hatten offenbar ihrer Wut freien Lauf gelassen. So far, we like as we've been having like a toy-toy. Wir hatten einen toy-toy, einen Streik. Die Jugendlichen waren aktiv geworden und haben gesagt, wie wäre es, sich zu erheben und etwas zu tun? Wir haben seit der ersten Wahl Mandelas dreimal erlebt, dass der ANC alles Mögliche erzählt, was er tun will. Und am Ende passiert weiter gar nichts. Davon haben die Menschen jetzt die Nase voll. Kevin Nokanzi, Mitte 30, ist hier Touristenführer und erzählt mir eloquent die Geschichte der Siedlung. Immerhin trägt sie den Namen von Elias Mozzualedi, einem Helden des ANC, der mit Nelson Mandela Jahrzehnte auf der Gefängnisinsel Robben Island eingesperrt war. Nach den ersten freien Wahlen 1994 habe man die 20.000 Bewohner vorübergehend hier angesiedelt, bis ihre neuen Häuser aus dem staatlichen Wohnungsbauprogramm fertiggestellt seien. Seitdem leben sie in ihren miserablen kleinen Hütten mit Plumpsklos, ohne Strom und nur einem Wasserhahn pro Straße. Staatliche Leistungen gibt es nur gegen Wählerstimmen. Unser Problem ist, dass die Bewohner hier nicht mehrheitlich ANC-Wähler sind. Sie wählen noch andere Parteien. Darum haben wir große Probleme. Wenn das hier eine ANC-Siedlung wäre, wäre längst alles renoviert und neu gebaut. Die Jugend im Township, fast ein Drittel der Bewohner hat die Apartheid nicht mehr erlebt, begehrt gegen solche Willkür auf, ohne Rücksicht auf politische Loyalitäten. Why we fighting is because people are aware that we are approaching elections and then they are going to. Wir kämpfen jetzt, weil nächstes Jahr Wahlen stattfinden. Das wissen die Leute. Die Politiker kommen hierher, preisen ihre Partei an und bringen Essen mit, nur damit wir meinen, sie täten dann etwas für uns. Vor allem die Jugend fühlt sich nicht mehr so tief und dankbar mit der Ex-Befreiungsbewegung verbunden wie ihre Eltern oder Großeltern. Umfragen sagen dem ANC Verluste im 20. Jahr der Demokratie voraus. Die Geduld der Anhänger schwindet, auch wenn der ANC mit 14 Millionen Mitgliedern immer noch mit großem Abstand die stärkste politische Kraft im Lande ist. Aber die Partei hat sich verändert, sagt Jeremy Cronin, stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten. There are many warning signs and flashing lights. Es gibt viele Warnzeichen. Das größte Problem ist wohl, dass der ANC eine Regierungspartei geworden ist, eine Partei an der Macht. Also lanciert er nur eine einzige Kampagne, den Wahlkampf. Der ANC schielt nur noch auf Wähler. Das ist völlig gegen seine Tradition. Die Bewegung war stets tief in den täglichen Überlebenskämpfen der armen Menschen in den Townships und auf dem Land verwurzelt. Das hat sehr nachgelassen. Man kann sich beim ANC kaum noch Initiativen an der Basis vorstellen. Zwar haben sich neben den neun bereits im Parlament vertretenen Oppositionsparteien weitere neue Parteien gebildet, doch nur zwei von ihnen wird zugetraut, für unzufriedene ANC-Wähler attraktiv zu sein. Agang baut Südafrika auf, gegründet von der 65-jährigen Ärztin Mampela Rampele, die einst mit dem Anführer der Bewegung des schwarzen Bewusstseins, Steve Biko, liiert war. Und die Economic Freedom Fighters, des Zuma-Zöglings und jetzigen Zuma-Gegners Julius Malema, die zum Beispiel die Verstaatlichung von Unternehmen fordern. Dennoch dürfte der ANC weiterhin um die 60% der Stimmen gewinnen. Alfred Motzi in Rustenburg steht für viele ANC-Anhänger. It's honestly not worth it dying for the ANC. They will come and say a lot of good things. From there they will disappear. Ehrlich gesagt, der ANC ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Die Genossen kommen mal kurz vorbei, erzählen viel und dann sind sie wieder verschwunden. Leider ist unser Blut schwarz-grün-gold. Keine andere Partei in Südafrika hat so gute politische Programme wie der ANC. Und darüber hinaus hat er Südafrika befreit. Er hat nur schlechte Anführer. Dennis Goldberg, der fast sein ganzes Leben lang für die Ziele des ANC gestritten und gelitten hat, vertraut auf die Stärke der politisierten Bevölkerung Südafrikas. We're reaching a point where our people are saying enough is enough. The mine workers, the agricultural workers, the Western Cape. Wir haben den Punkt erreicht, wo unsere Leute sagen, genug ist genug. Die Bergarbeiter, die Farmarbeiter, die Leute, die gegen Polizeigewalt protestieren. So I'm pretty confident about the future because people are on the move. Ich bin zuversichtlich, weil die Menschen in Bewegung sind, on the move. Unsere Politiker müssen darauf reagieren. Und wenn die Opposition daran kommt, habe ich nichts dagegen. I don't mind the arguments. I think it's necessary. Jetzt sind wir dran. Kapitalismus und Korruption in Südafrika. Ein Feature von Birgit Morgenrath. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2013. Es sprachen Gabriele Blum, Thomas Balum-Martin, Josef Tratnik, Hartmut Stanke, Tina Amon-Amonsen und Franz Lake. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anna Dein. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Karin Beindorf.